Hörtext 3. Hallo Christian, ich bin's, Richard. Ich habe am Sonntag Geburtstag und ich möchte dich einladen. Wir feiern am Montag ab 14 Uhr in diesem italienischen Café in der Nähe von mir. Venezia, du weißt schon. Da gibt es das leckere Eis. Mal ohne Kuchen. Ist doch auch okay, oder? Also bis dann, ne? Tschüss.